Bayern 2. Radiokrimi. Hören Sie nun den Krimi Renn um dein Leben von Anke Beckert. Darin bricht ein wegen Mordes verurteilter Häftling aus dem Gefängnis aus, um sich an seinem früheren Kompagnon zu rächen. Oh. Nein! Nein! Tolly! Hillary! Wach auf, Hillary! Mike! Ist ja gut, Liebling. Der Traum. Ich hatte wieder diesen schrecklichen Traum. Tony ist seit 2 Jahren tot, Hillary. Aber wenn ich damals... Wenn. Hör doch endlich auf, dir Vorwürfe zu machen. Du bist nicht schuld an seinem Tod. Tony ist von einem Einbrecher erschossen worden. Während wir uns in deinem Büro amüsierten. Hillary, du solltest endlich zu einem Arzt gehen. Du meinst zu einem Psychiater? Aber du wirst mich niemals dorthin bringen, Mike. Niemals. Ist ja schon gut, Liebling. Ich möchte ja nur, dass endlich diese Albträume aufhören. Vielleicht kann dir dein alter Hausarzt Dr. Gordon helfen. Versprich mir, dass du morgen zu ihm gehst, ja? Wenn du meinst. Hallo? Mike Baxter. Ja? Hallo, Mike. Wer spricht dort? Nummer 537. Wie bitte? Verzeihung, aber das macht die Gewohnheit. Wenn man 2 Jahre sitzt. Ich verstehe nicht. Im Zuchthaus hat man keinen Namen. Da ist man nur eine Nummer. Und bis gestern war ich Nummer 537. Bis gestern? Haben die Nachrichten denn nichts darüber gebracht? Worüber? Da soll gestern jemand aus dem Gilmore-Zuchthaus ausgebrochen sein. Ron? Hat es endlich bei dir geklingelt? Wo bist du? Was würdest du tun, wenn ich es dir erzähle? Die Polizei anrufen? Anonym natürlich. Das würde ich doch nie tun. Oh doch. Genau das würdest du tun. Was willst du? Ich sag's dir, wenn wir uns sehen. Kannst du es nicht am Telefon Nein, sagen? Das kann ich nicht. Ja, also wann? Heute Abend. Und wo? Ich komme zu dir. Das ist unmöglich. Meine Frau ist... Die schickst du besser für ein paar Stunden weg. Wir können uns doch irgendwo anders sehen. Ich trau dir nicht, Mike. Nur bei dir zu Hause fühle ich mich wirklich sicher. Denn so dumm wirst du nicht sein und die Polizei in dein Haus bitten. Oder? Warum kommst du nicht mit, Mike? Ach, du weißt doch, dass mich Theater immer schrecklich langweilt. Allein macht's mir auch keinen Spaß. Ruf doch eine deiner Freundinnen an. Vielleicht geht jemand mit. Ich möchte lieber hierbleiben. Hillary, das ist ein einmaliges Gastspiel. Das war gar nicht so leicht, dafür eine Karte zu bekommen. Du hättest mich vorher fragen können. Es sollte eine Überraschung sein. Ich dachte, du freust dich darüber. Das tue ich doch auch. Na siehst du. Jetzt hole ich dir deinen Mantel. Hm? Die Taxe muss gleich da sein. Du hast eine Taxe bestellt? Ja, Liebling. Aber warum? Ich kann doch mit meinem Wagen fahren. Du weißt, was Dr. Gordon gesagt hat. Auf keinen Fall ans Steuer, solange du diese Medikamente einnimmst. Ja, was wirst du tun? Eine Flasche Whisky mit ins Bett nehmen. Auf dich warten. Nein, im Ernst. Also, ich werde noch etwas arbeiten. Ja, wird die Taxe sein. Hast du die Karte? Ja, ja. Amüsier dich gut. Und du arbeite nicht so viel. Mhm. Wiedersehen, Mike. Wiedersehen, Liebling. Suchst du deine Pistole? Ron, wie bist du reingekommen? Durch das Kellerfenster. Genau wie vor 2 Jahren. Du selbst hattest mir doch damals diesen Weg gesagt. Du hast ihn mir sogar aufgezeichnet, von der Seitenstraße über die Mauer in den Garten und dann... Hör auf, ich weiß. Du erinnerst dich also wieder. Hast du meine Pistole? Meinst du diese hier? Vorsicht, sie ist... Entsichert. Wolltest keine Zeit verlieren, was? Hör zu, Ron. Nur erzähl mir bloß nicht, dass du ständig eine entsicherte Pistole im Schreibtisch liegen hast. Woher wusstest du... Hab mich hier ein bisschen umgesehen, während du dich draußen von deiner Frau verabschiedet hast. Was mich nur interessieren würde, ist die Geschichte, die du der Polizei auftischen wolltest. Ich verstehe nicht. Naja, du hättest doch irgendeine plausible Erklärung für meine Leiche haben müssen. Du wolltest doch nicht wieder die Geschichte von dem Einbrecher erzählen, in Notwehr erschossen. Jeder Kriminalbeamte erinnert sich noch an den Fall vor 2 Jahren. Und dass so etwas noch einmal passieren sollte und im selben Haus? Auch wenn es dieses Mal den Einbrecher erwischt hätte. Nein, das würde dir keiner abnehmen. Wer sagt dir denn, dass ich die Polizei gerufen hätte? Du überrascht mich, Mike. Hab ich dich unterschätzt? Es scheint so. Okay. Keine Polizei also. Aber da wäre noch immer die Leiche. Meine Leiche. Wenn dein Plan geklappt hätte. Mich interessiert, was du damit gemacht hättest. Schließlich ist es nicht so einfach, eine Leiche verschwinden zu lassen. In deinem Fall wäre das nicht allzu schwierig gewesen. Wieso in meinem Fall? Wenn ein Mensch verschwindet, dann werden doch immer Nachforschungen angestellt. Man rekonstruiert, was er in den letzten Stunden gemacht hat, wo er sich aufgehalten hat und so weiter. Es gibt fast immer Zeugen. Aber wer würde darauf kommen, dich hier bei mir zu suchen? Ein Hausbrecher kann es sich nicht leisten, von irgendjemand gesehen zu werden. Seit gestern wirst du dich versteckt gehalten haben und sicher warst du heute Abend besonders vorsichtig, als du hierher gekommen bist, habe ich recht? Mit jedem Wort. Eine Zeit lang hätte die Polizei noch nach dir gesucht, dann aber angenommen, du hättest dich ins Ausland abgesetzt. In Wirklichkeit aber? Ja. Du musst wissen, ich bin ein leidenschaftlicher Hobbygärtner. Im Garten also? Ja, ich arbeite viel im Garten. Ich grabe, lege Beete an. Die Terrasse, die wollte ich schon immer betonieren lassen. Du musst zugeben, mein Plan ist nicht schlecht. Er ist sogar so gut, dass ich beinahe darauf hereingefallen wäre. Hier hast du deine Pistole wieder. Vielen Dank. Wenn du was trinken möchtest. Hier ist Whisky und Gin. Ich habe auch Bier im Eisschrank. Ich nehme einen Whisky. Worauf wollen wir trinken? Bevor wir uns in die Arme fallen, noch eine Frage. Hast du immer eine entsicherte Pistole im Schreibtisch liegen oder war das meinetwegen? Du warst so merkwürdig am Telefon. Ich wusste nicht, was du vorhast. Schließlich hast du ja schon mal... Sprich es ruhig aus. Die Nerven verloren. Nix sie lieber weg. Du glaubst gar nicht, wie schnell so ein Ding losgeht. Wie bist du eigentlich aus dem Zuchthaus rausgekommen? Ich sage dir lieber, warum ich rausgekommen bin. Aber jeder will doch raus, oder? Vielleicht, aber nicht in jedem Fall lohnt es sich auch. Du musst wissen, rauskommen ist gar nicht so schwer, aber draußen zu bleiben... Das kann man nur, wenn man die Mittel dazu hat. Und du hast die Mittel? Noch nicht. Aber ich werde sie bekommen. Und zwar von dir, Mike. Cheers. Von mir? Ja. Von dem Tag an, als ich hörte, dass du Hillary Scott geheiratet hättest, wusste ich, dass sich ein Ausbruch lohnen würde. Und wie hast du von unserer Hochzeit erfahren? Ich meine, im Zuchthaus? Ihr denkt, wenn man eingesperrt ist, ist man von allem ausgeschlossen, was draußen vor sich geht, was? Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Man erfährt fast alles. Natürlich werde ich dir helfen, Mona. Nur viel kann ich dir nicht geben. Ich brauche aber sehr viel, Mike. Und du wirst es mir geben. Aber wie denn? Du machst mir Spaß, hier stinkt doch alles vor Geld. Das Haus nimmt man die Fabrik. Aber das gehört doch alles meiner Frau. Du hast dich da in ein ganz schönes, warmes Nest gesetzt, mein Lieber. Ich gebe zu, ein Schönheitswettbewerb würde deine Frau nicht gerade gewinnen. Aber dafür hat sie Millionen. Ach, du glaubst, ich hätte sie nur wegen ihres Geldes geheiratet. Stimmt das etwa nicht? Jedenfalls war das nicht der einzige Grund. Als die Sache damals vor 2 Jahren so, naja, so ganz anders ausgegangen ist, als wir sie geplant hatten, da fühlte ich mich irgendwie verantwortlich für sie. Aber wenn sie arm gewesen wäre, hätte dich dein Verantwortungsgefühl sicher weniger geplagt. Nur wusste ich bei unserer Hochzeit noch nicht, dass Hillary auf ihren Millionen sitzt, wie eine Glucke auf ihren Eiern. Aber du als Direktor der Fabrik... Oh, nein, nein, nein. Hillary ist der Direktor. Ich bin nur Vizedirektor. Schön, dann eben Vizedirektor. Das ist ein klangvoller Titel, mehr nicht. Hillary ist der Chef und sie bestimmt und zahlt mir mein Gehalt aus, wie allen anderen Angestellten. Hast du keine Bankvollmacht? Nicht über die Geschäftskonten. Und auf meinem eigenen Konto sind nicht mehr als knapp 1000 Pfund drauf. Das Gehalt, das Hillary mir zahlt, ist nicht schlecht, aber schließlich muss ich davon unseren ganzen Haushalt bestreiten. Und wir leben ziemlich aufwendig, wie du siehst. Die 1000 Pfund kann ich dir natürlich geben. Soll das ein Witz sein? Ja, wenn du mir etwas Zeit lässt, kann ich vielleicht noch ein paar 100 Pfund dazu. Ich habe aber keine Zeit. Begreifst du das nicht? Und ich brauche mehr als ein paar 100 Pfund. Viel mehr, hör zu, Mike. Ich habe nicht die Absicht, zurück ins Zuchthaus zu gehen. Die 2 Jahre waren mehr als genug. Und es gibt nur einen Weg, um wirklich sicher vor der Polizei zu sein. Raus aus England. Das wird nicht einfach sein. Du glaubst gar nicht, wie einfach das ist, wenn man genügend Geld hat. Und du wirst mir dieses Geld beschaffen. Ich dachte an 25.000 Pfund. Du musst wahnsinnig geworden sein. Woher soll ich denn 25.000 Pfund hernehmen? Und darüber musst du dir schon den Kopf zerbrechen. Und wenn ich mich weigere zu zahlen? Dann sitzt du morgen im Zuchthaus. Wegen Anstiftung zum Mord. Mein Gott, Ron, du weißt doch ganz genau, dass ich nie von dir verlangt habe, Tony Scott zu erschießen. Sagtest du nicht so etwas wie aus dem Weg räumen oder so ähnlich? Ach so habe ich das doch nicht gemeint. Sollte ich dich da falsch verstanden haben? Du hattest mich ganz richtig verstanden. Wir beide waren damals in einer ähnlichen Situation. Bis über die Ohren verschuldet. Nur waren es in deinem Fall Spielschulden? Und jeder in der Fabrik wusste darüber Bescheid. Weil ich alle anpumpte. Als du dann eines Abends in mein Büro kamst, um mich um Geld zu bitten? Ja, rein. Ich sah noch Licht in deinem Büro. Ja, bitte. Empfängst du alle deine alten Freunde so förmlich? Sie sind, Ron Parson. Ach, entschuldige, Ron, ich hab dich wirklich nie erkannt. Du stehst da so im Gegenlicht. Komm doch rein. Einen Augenblick lang hatte ich fast das Gefühl... Du willst mich nicht kennen. Ach, so ein Blödsinn. Sag das nicht. Wenn man so aufsteigt wie du, verliert man leicht den Blick für die Untergebenen. Ach, wir sind doch alte Freunde. Früher waren wir es, aber inzwischen hat sich doch viel geändert. Ich bin immer noch der kleine Angestellte und du... Was bist du eigentlich inzwischen? Prokurist. Nicht stellvertretender Direktor? Naja, das ist nur vorübergehend, solange Tony Scott noch krank ist. Hatte er nicht einen Autounfall? Ja, einen ziemlich schweren sogar. Er lag monatelang im Krankenhaus. Jetzt ist er wieder zu Hause, aber völlig gesund ist er noch nicht. Sag mal, wird einem nicht schwindelig, wenn man auf so einem hohen Posten sitzt? Schwindelig? Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn man ganz allein die Verantwortung für so eine große Fabrik und ein paar 100 Angestellte hat? Wenn man alle Entscheidungen allein trifft? Frag Mrs. Scott. Ich verstehe nicht. Ja, dann werde ich es dir erklären. Ich bin zwar stellvertretender Direktor, aber die Entscheidung trifft Mrs. Scott. Aber wieso denn? Sie hat sich doch nie um die Fabrik gekümmert. Ja, vor ihrer Ehe schon. Als ihr Vater noch Direktor war, war sie jahrelang seine Sekretärin. Dann starb ihr Vater und sie angelte sich Tony Scott. Angeln ist gut. Naja, ganz freiwillig wird er sie nicht geheiratet haben. Auch als sie noch jünger war, war sie nicht besonders reizvoll. Aber... Es ist schon ein hübsches Gesicht gegen die Aussicht, eine Millionenerbin zu heiraten und Fabrikdirektor zu werden. Zigarette? Ja, danke. Nach der Hochzeit überließ sie ihrem Mann die Leitung der Fabrik. Und erst als er diesen Autounfall hatte, kümmerte sie sich wieder darum. Tja, leider. Wieso leider? Ja, sie will den ganzen Betrieb reorganisieren, die Umsätze in die Höhe treiben. Ist ja verdammt ehrgeizig. Keine Entscheidung darf ohne ihre Zustimmung getroffen werden. Plötzlich sollen Mitarbeiter entlassen werden, die jahrelang für uns gearbeitet haben. Ich weiß. Deswegen bin ich hier. Willst du mal sehen, wie so ein Entlassungsschreiben aussieht? Duren? Ja, aber warum denn? Meine alte Leidenschaft hat mich wieder mal zu Fall gebracht. Pferderennen. Du hast wieder gewettet. Ich dachte, du hättest endlich damit aufgehört. Man kann nicht aufhören, Mike. Mein Gott, Ron. Wenn ich damals nicht die Kaution für dich bezahlt hätte, wärst du ins Gefängnis gekommen. Ich weiß. Du hast nicht nur die Kaution für mich bezahlt, sondern mir auch noch diese Stellung hier verschafft. Jetzt füllst du Wettscheine aus, anstatt zu arbeiten und wunderst dich, dass du rausgeschmissen bist. Oh nein, ich habe schon gearbeitet. Gewettet habe ich nur in meinen freien Stunden. Und wieso bist du dann entlassen worden? Pferdewetten sind ja schließlich nicht verboten. Ich habe überall Schulden im Betrieb. Es gibt kaum einen, den ich nicht angepumpt hätte. Mein Gehalt ist gepfändet. Ich habe Wechsel unterschrieben, die ich nicht bezahlen kann. Ich sitze bereits mit einem Bein im Gefängnis. Du bist meine letzte Hoffnung, Mike. Ja, schreib mir eine Karte, wenn es soweit ist, dann schicke ich dir ein Päckchen ins Gefängnis. Ich kann ja verstehen, dass du mir nicht helfen willst. Ach, du verstehst überhaupt nichts. Ich will schon, aber ich kann nicht. Warum bist du nicht schon eher zu mir gekommen? Man denkt doch immer morgen. Morgen machst du das große Geld. Einmal muss es doch klappen. Nur noch diese eine Wette, ein todsicherer Tipp. Wie hoch sind deine Schulden? Mindestens 5.000 Pfund. Es können auch mehr sein. Kommst du einfach zu mir und glaubst, ich könnte dir helfen? Ich hatte ja nicht erwartet, dass du mir einen Scheck über 5.000 Pfund gibst, aber ein paar hundert... Nicht einen verfluchten Penny kann ich dir geben. Meine Güte, begreif doch, ich würde dir ja helfen, aber ich kann nicht. Okay, du kannst nicht. Aber deswegen brauchst du dich doch nicht aufzuregen. Du musst ja schließlich nicht ins Gefängnis. Ja, vielleicht eher, als du denkst. Stecke da in einer Sache, die... Erzähl mir bloß nicht, dass du auch heimlich wettest. Hör auf zu lachen oder ich schlag dich zusammen. Was ist los, Mike? Vergiss es. Du bist in Schwierigkeiten. Vergiss es, habe ich gesagt. Mike, du hast mir einmal geholfen. Vielleicht kann ich mich jetzt revanchieren. Denk doch mal, in was für einer miesen Lage ich mich befinde. Dagegen werden deine Probleme doch irgendwie zu lösen sein. Ja, du bist vielleicht naiv. Ich stecke viel tiefer im Dreck als du. An der Börse wird mit anderen Summen jongliert als beim Pferderin. Du hast spekuliert? Ja, spekuliert und verloren. Und das Geld dazu habe ich mir nicht wie du zusammengeborgt. Du hast Firmengelder veruntreut. Ja, so sagt man wohl in der Juristensprache. Das sind keine lächerlichen 5.000 wie bei dir, sondern 50.000 Pfund. Vater im Himmel, steh mir bei. Ja, bitte ihn lieber mir beizustehen. Du hast doch früher nie an der Börse spekuliert. Wann hat das denn bei dir angefangen? Ja, als ich diesen Posten hier bekam, sozusagen die rechte Hand des Chefs wurde. Das höhere Gehalt? Nein, das war es nicht. Die enge Zusammenarbeit mit Tony Scott hat mich auf den Geschmack gebracht. Er spekulierte an der Börse und verdiente einen Haufen Geld damit. Und du hast es ihm nachgemacht? Ja. Zuerst war es mehr oder weniger ein Zeitvertreib für mich. Ich kaufte ein paar Aktien von meinen Ersparnissen und freute mich, wenn ich 100 Pfund dabei gut machte. War natürlich nichts im Vergleich zu dem, was Tony Scott mit seinen Spekulationen verdiente. Und seine Einsätze werden auch bedeutend höher gewesen sein. Oh ja. Ich neidete ihm seine Einnahmen, weiß Gott nicht. Aber was mich ärgerte, war sein geringschätziges Lächeln, mit dem er mich immer bedachte, wenn ich 50 oder 100 Pfund verdient hatte. Er nannte mich ironisch 10-Penny-Spekulant. Ja, das machte mich eben wütend. Ich fing an, mein ganzes Geld in Börsenspekulationen anzulegen. Mit der Zeit entwickelte sich ein regelrechter Zweikampf zwischen uns, bei dem Tony Scott natürlich immer der Sieger blieb. Und dann hatte er diesen Autounfall und ich wusste, das war meine Chance. Um an sein Geld heranzukommen. Ich habe dir doch gesagt, sein Geld interessierte mich nicht. Damals noch nicht. Aber Tony Scott musste für ein paar Monate ins Krankenhaus. Und das bedeutete, dass er eine Zeit lang aus dem Börsengeschäft raus war. Aber mir gab es Gelegenheit, richtig einzusteigen und das tat ich auch. Ich ließ mich in ziemlich waghalsige Spekulationen ein und verlor. Ich nahm Vorschuss auf mein Gehalt, spekulierte weiter und verlor weiter. Damals hätte ich aufhören sollen. Aber du hast nicht aufgehört. Nein, jetzt fing ich erst richtig an. Ich hatte keinen Penny eigenes Geld mehr, aber Tony Scott hatte mir Bankvollmacht gegeben. Erst waren es nur kleinere Beträge, die ich mir ausborgte. Ausborgte. Ich hatte natürlich die Absicht, alles zurückzuzahlen, sobald ich etwas verdient hätte, aber ich verlor weiter. Und du musstest weiter borgen. Ja, immer größere Summen. Ich fing plötzlich an, riskante Spekulationen zu machen, die ich früher nie gewagt hätte. Mit meinem eigenen Geld war ich immer relativ vorsichtig gewesen. Man ist immer großzügiger mit dem Geld anderer Leute. Aber findest du 50.000 Pfund nicht ein bisschen zu großzügig? Ach, wenn ich nur ein paar Wochen Zeit hätte. Die Börse steht im Augenblick sehr günstig für meine Papiere. Nur Zeit brauche ich. Dann wäre ich aus der Sache raus. Und du auch, Ron. Irrtum. Ich brauche keine Zeit, ich brauche Geld. Verschaff du mir die Zeit, dann verschaffe ich dir das Geld. Ich verstehe kein Wort. Gestern habe ich von Mrs. Scott erfahren, dass ihr Mann beabsichtigt, in spätestens 2 Wochen wieder die Leitung der Fabrik zu übernehmen. Er geht zwar immer noch an Krücken, aber er macht so gute Fortschritte, dass er bald völlig geheilt ist. Bis dahin kann ich aber unmöglich das unterschlagene Geld zurückgezahlt haben. Ich brauche viel längere Zeit. Das ist mir schon klar. Und klar ist mir nur, wie ich dir dazu verhelfen soll. Wenn Tony Scott in die Fabrik zurückkommt, entdeckt er auch die Unterschlagung. Er darf also nicht zurückkommen. Und wie willst du ihn daran hindern? Da hatte ich eben an dich gedacht. Tony Scott muss aus dem Weg geräumt werden. Bist du verrückt? Nicht, was du denkst. Ich meine natürlich nur für einige Zeit. Wie hast du dir das vorgestellt? Soll ich ihn entführen? Das ist viel zu riskant. Außerdem ruft eine Entführung immer die gesamte Polizei auf den Plan. Während bei einem Einbruch nur die zuständige Ortspolizei die Ermittlungen durchführt. Ein Einbruch also? Ja. In der Villa der Scott. Und ich soll die Rolle des Einbrechers spielen? Nicht nur das. Tony Scott muss danach krankenhausreif sein. Das ist das Wichtigste. Wie stellst du dir das vor? Du steigst in das Haus ein. Ich sage dir dann später noch wo. Schleichst dich von hinten an Tony Scott heran und versetzt ihm 1-2 Schläge auf den Hinterkopf. Am besten mit einem der Einbrecherwerkzeuge. Aber schlag nicht zu fest zu. Eine Gehirnerschütterung genügt. Die wird ihn dann für einige Zeit ins Krankenhaus bringen. Was ist, wenn er sich wehrt? Er wird sich nicht wehren. Mrs. Scott hat mir erzählt, dass er ständig schwere Betäubungsmittel gegen die Schmerzen einnimmt. Das beeinträchtigt natürlich seine Reaktionsfähigkeit. Und vergiss nicht, er geht an Krücken. Hast du irgendwas zu trinken? Ja. Was möchtest du? Cognac oder Whisky? Whisky. Mhm. Bitte. Danke. Der Einbruch soll natürlich nur fingiert sein. Aufgebrochene Schränke, durchwühlte Schubladen. Für die Polizei muss ich folgendes Bild ergeben. Ein Einbrecher steigt in das Haus ein und wird dabei von Tony Scott überrascht. Bevor er die Polizei alarmieren kann, wird er von dem Einbrecher niedergeschlagen, der dann flüchtet. Dein Plan hat nur einen Fehler. Was ist mit Mrs. Scott? Ich werde dafür sorgen, dass sie in dieser Zeit hier in meinem Büro ist, mit mir zusammen. Ich nehme doch an, dass der Einbruch am späten Abend stattfinden soll. Ja. Wie willst du sie dazu bewegen, diese Zeit in dein Büro zu kommen, ohne dass sie misstrauisch wird? Hillary Scott und ich haben in den letzten Monaten ziemlich eng zusammengearbeitet. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich ihr als Mann nicht gleichgültig bin. Ich habe das ausgenutzt und mit ihr geflirtet. Einer verliebten Frau kann man eine Menge vormachen und sie vertraut mir vollkommen. Nur dadurch konnte ich verhindern, dass sie etwas von den Unterschlagungen bemerkt hat. Jetzt werde ich eben weiter den verliebten Gockel spielen. Es wird nicht schwer sein, für den bestimmten Abend ein Rendezvous mit ihr auszumachen. Ein Rendezvous in deinem Büro? Wird sie das nicht ziemlich eigenartig finden? Im Gegenteil. Dadurch ist sie ja ihrem Mann gegenüber gedeckt. Ich werde am frühen Abend bei ihr zu Hause anrufen, weil ich angeblich mit einer Arbeit nicht weiterkomme und sie bitten, in mein Büro zu kommen, mir dabei zu helfen. Und verlass dich drauf. Sie wird kommen. Für dein Alibi ist also gesorgt, während ich... Du brauchst keins. Niemand wird dich mit der Geschichte in Zusammenhang bringen. Genauso gut könnte man alle Angestellten der Fabrik verdächtigen. Nein, die Polizei wird nach einem berufsmäßigen Einbrecher fahren. Diesen Plan, Mike, den hattest du doch schon, bevor ich heute hierher kam. Er ist zu perfekt, als dass er dir gerade eingefallen sein soll. Du hast recht. Seit ich von Mrs. Scott erfuhr, dass ihr Mann in den nächsten 2 Wochen in die Fabrik zurückkommt, habe ich darüber nachgedacht, wie man ihn daran hindern könnte. Und dabei ist mir dieser Einbruch eingefallen. Es fehlte nur etwas in meinem Plan. Der Mann, der diesen Einbruch machen würde. Ich dachte schon daran, irgendeinen Berufsverbrecher für diesen Zweck zu kaufen. Dann kamst du und erzähltest mir von deinen Schwierigkeiten. Da kam dir die Idee, mich zu kaufen. Na ja, du kannst es ja auch lassen. Für 5.000 Pfund finde ich bestimmt jemanden, der die Sache für mich erledigt. Wann kann ich das Geld haben? Morgen. Und du hast dein Geld bekommen, und zwar vorher, wie du es verlangt hast. Sind 5000 Pfund nicht ein bisschen wenig für lebenslänglich Zuchthaus? Aber du kannst mich doch nicht dafür verantwortlich machen, dass du Tony Scott erschossen hast. In gewisser Weise schon. Denn ich habe mich auf deine Angaben verlassen. Nur war Tony Scott keineswegs vermindert reaktionsfähig. Im Gegenteil. Er hörte ein Geräusch im Haus, als ich zum Kellerfenster hereinkletterte, und reagierte sogar unglaublich schnell, indem er seine Frau in deinem Büro anrief. Und du hast sie auch noch gehen lassen, anstatt sie zurückzuhalten. Du wusstest doch, dass es von der Fabrik bis zu ihrem Haus nur ein paar hundert Meter sind. Aber wie hätte ich sie denn zurückhalten können, ohne mich verdächtig zu machen? Immerhin konnte ich verhindern, dass sie noch von meinem Büro aus die Polizei anrief. Ich sagte ihr, die würde ich inzwischen benachrichtigen. Und das hast du dann ja auch getan. Ja, aber ich habe mindestens eine Viertelstunde gewartet, bevor ich sie anrief. Ich dachte, in der Zwischenzeit bist du längst weg. Ich Trottel ahnte ja nichts von Tony Scotts Anruf, während ich die Kellertreppe hinaufschlich. Und dann die Überraschung, als ich in sein Schlafzimmer kam. Ich hatte einen kranken, apathischen Mann erwartet, stattdessen. Keinen Schritt weiter, oder ich schieße. Hören Sie. Ich kenne Sie doch. Sie arbeiten in meiner Firma, nicht wahr? Nein. Doch. Ich kenne Sie genau, nur Ihr Name fällt mir im Augenblick nicht ein. War es nicht Mike Baxter, der Sie mir empfohlen hat? Sie irren sich. Oh nein, ich vergesse nie ein Gesicht. Und jetzt fällt mir auch Ihr Name wieder ein. Ron Parson. Bleiben Sie stehen, oder? Oh mein Gott, lassen Sie die Pistole nicht schießen, nicht! Warum hast du ihn erschossen? Er hat mich erkannt. Da habe ich die Nerven verloren. Als er meinen Namen sagte, bin ich unwillkürlich einen Schritt auf ihn zugegangen. Er wich zurück, stolperte über seine Krücken und ließ die Pistole fallen. Ich habe sie aufgehoben und abgedrückt. Immerhin war ich noch geistesgegenwärtig genug, meine Fingerabdrücke von der Pistole zu wischen und sie dem Toten in die Hand zu drücken. Es sollte so aussehen, als hätte er Selbstmord verübt. Es wäre absolut glaubhaft gewesen. Er war ein kranker Mann, das war seine Pistole. Aber ich hatte natürlich nicht mit Mrs. Scott gerechnet, die mir genau in die Arme lief, als ich das Haus verlassen wollte. Ich ließ sie stehen und rannte weiter. Ich dachte, sie hätte mich nicht erkannt. Als die Polizei kurze Zeit später an meiner Wohnungstür klingelte, wusste ich, dass sie mich doch erkannt hatte. Und dann kam das Verhör. Aber ich habe deinen Namen nicht genannt. Das war sehr anständig von dir. Ich habe es nicht aus Anständigkeit getan. Was hätte es mir genützt, wenn du mir im Zuchthaus Gesellschaft geleistet hättest? Aber ich wusste, eines Tages komme ich wieder raus. Und dann wirst du mir mein Schweigen bezahlen. 25.000 Pfund, oder ich sage bei der Polizei aus, dass du mich für diesen Mord an Tony Scott gedungen hast. Herrgott, das stimmt aber nicht. Wie willst du das beweisen, nachdem du Hillary Scott geheiratet hast? Damit hast du das beste Motiv für den Mord geliefert. Tony Scott musste sterben, weil er eurer Verbindung im Wege stand. Und dann habe ich noch diesen Plan, den du mir damals aufgezeichnet hast. Eine genaue Skizze von dem Garten und dem Haus hier. Ein Kellerfenster ist durch ein rotes Kreuz markiert. Und dann geht eine gestrichelte Linie die Kellertreppe hinauf bis ins Schlafzimmer von Tony Scott. Ich werde dir das Geld besorgen. Ich wusste, dass du vernünftig bist. Aber du musst mir Zeit lassen. Eine Woche, mehr nicht. Es ist unmöglich, in dieser kurzen Zeit eine solche Summe aufzuteilen. 8 Tage müssen reichen. Dann habe ich meinen neuen Pass und kann aus England verschwinden. Ein Freund besorgt mir diesen Pass und er stellt mir auch sein Wochenendhaus als Versteck zur Verfügung. Aber er macht das natürlich nicht umsonst. 25.000 Pfund in 8 Tagen, das ist einfach unmöglich. Hör zu, Mike. Wie du an das Geld kommst, ist deine Sache. Aber in einer Woche ist Zahltag. Wie kann ich dich erreichen? Oh nein. Mich kannst du nicht erreichen. Ich werde dich morgen anrufen. Morgen? Du sagtest doch in einer Woche. Das Geld, ja. Aber ich werde dich jeden Tag anrufen, um dich daran zu erinnern. Hallo? Hier ist Ron. Du lässt mir nicht viel Zeit. Einen ganzen Tag. Ich muss ja schließlich auch noch arbeiten. Ich wollte dich nur an das Geld erinnern. Das brauchst du nicht, verdammt nochmal. Seit gestern Abend denke ich an nichts anderes, als wie ich es beschaffen soll. Und? Ist dir schon was eingefallen? Nein. Bis morgen dann. Guten Abend, Mr. Baxter. Inspektor Jefferson. Kann ich einen Augenblick reinkommen? Ja, bitte, Inspektor. Ihre Frau ist nicht da? Doch, aber sie hat sich hingelegt. Ist sie krank? Ja, sie ist sehr nervös. Sie schläft schlecht. Das muss doch eine Ursache haben. Seit dem Mord an ihrem ersten Mann leidet sie unter Albträumen. Sie fühlt sich schuldig an seinem Tod, weil sie ihn an diesem Abend allein gelassen hat. Das ist doch Unsinn. Das habe ich ihr auch immer wieder gesagt, aber sie ist einfach nicht davon abzubringen. Sie sollten Ihre Frau zu einem Psychiater schicken. Ich habe es versucht, aber sie will nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Ihre Mutter jahrelang in psychiatrischer Behandlung war und schließlich in einer Nervenheilanstalt gestorben ist. Das ist möglich. Trotzdem sollte sich Ihre Frau in ärztliche Behandlung begeben. Wenn schon kein Psychiater, dann wenigstens irgendein anderer Arzt. Ja, sie war bei ihrem Hausarzt vor ein paar Tagen. Nachdem sie wieder einen dieser schrecklichen Albträume hatte, konnte ich sie schließlich dazu überreden, Dr. Gordon aufzusuchen. Bei dieser Untersuchung stellte sich dann heraus, dass sie nicht nur übernervös ist, sondern auch an einem Herzfehler leidet. Da sie früher vollkommen gesund war, nimmt Dr. Gordon an, dass die Ursache ihrer Erkrankung mit dem Mord zusammenhängt. Wahrscheinlich der Schock. Sie war es, die ihren erschossenen Mann gefunden hat. Ja. Hoffentlich hilft ihr die ärztliche Behandlung. Dr. Gordon hat ihr ein herzstärkendes Mittel und Beruhigungstabletten verschrieben. Das Wichtigste ist aber jetzt, jede Aufregung von ihr fernzuhalten. Dann ist es wohl besser, Ihre Frau erfährt nichts von meinem Besuch. Ach ja, Inspektor, ich habe Sie noch gar nicht gefragt, warum Sie gekommen sind. Haben Sie in den letzten zwei Tagen Zeitung gelesen oder die Nachrichten im Fernsehen gesehen? Nein, ich hatte sehr viel Arbeit und ich bin nicht dazu gekommen. Sagt Ihnen der Name Ron Parson etwas? Ron Parson? Ist das nicht der Mann, der Tony Scott erschossen hat? Ja. Er ist vor drei Tagen aus dem Zuchthaus ausgebrochen, deswegen bin ich heute hier. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Solange Ron Parson frei herumläuft, kann er eine Gefahr für Ihre Frau bedeuten. Ich sage kann. Es muss nicht sein. Es tut mir leid, Inspektor, aber ich verstehe Sie noch immer nicht. Ron Parson ist damals nur durch die Aussage Ihrer Frau überführt worden. Sie hat ihn erkannt und uns damit den Hinweis auf den Mörder Ihres Mannes gegeben. Nach Ansicht von Ron Parson ist Ihre Frau also schuld daran, dass er ins Zuchthaus musste. Aber das ist doch Unsinn. Natürlich ist das Unsinn. Aber es ist schon vorgekommen, dass sich jemand an der Person rächt, die ihn durch Zeugenaussage ins Gefängnis gebracht hat. Wenn Ron Parson unschuldig wäre, dann könnte ich das verstehen. Aber er hat doch den Mord an Tony Scott zugegeben. Die Schuldfrage spielt dabei nicht immer eine Rolle. Sie glauben also, Ron Parson könnte sich an meiner Frau rächen? Die Möglichkeit besteht. Ich war nicht dabei, als Ron Parson verurteilt wurde, aber ich habe die Zeitungsberichte darüber gelesen. Soweit ich mich erinnern kann, hat er doch nie irgendwelche Drohungen gegen meine Frau ausgesprochen. Rachepläne werden oft erst in der Zelle ausgebrütet. Hoffen wir, dass ich mich täusche, Mr. Baxter, aber ich wollte Sie auf alle Fälle warnen. Danke, Inspektor. Ihrer Frau erzählen Sie besser nichts davon. Sicher erweist sich meine Vermutung als Windei und dann hätten wir Sie ganz grundlos beunruhigt. Ja, und wie soll ich mich verhalten, Inspektor? Lassen Sie Ihre Frau möglichst nie allein im Haus. Schließen Sie über Nacht immer alle Fenster und Türen. Und wenn Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken, dann rufen Sie mich sofort an. Hier ist meine Telefonnummer. Bitte sehr. Danke, Inspektor. Mike! Das ist meine Frau. Gehen Sie zu ihr. Ich finde schon allein raus. Danke vielmals. Auf Wiedersehen, Mr. Baxter. Auf Wiedersehen, Inspektor. Mike! Ich komme, Liebling. Geht es dir nicht gut, Hillary? Ich habe Stimmen gehört. Hattest du Besuch? Besuch? Nein, nö. Ich hatte den Fernsehapparat laufen. Soll ich dir etwas zu essen raufbringen? Ich glaube, ich stehe lieber auf. Dr. Gordon möchte, dass du viel liegst. Ach, das ist so langweilig. Wie war's heute in der Fabrik? Hast du mir die Unterlagen mitgebracht? Du sollst doch jetzt nicht arbeiten, Liebling. Hast du Dr. Gordon eingeredet, dass ich nicht mehr arbeiten soll? Oder war das seine Idee? Es war seine Idee und ich finde diese Entscheidung vollkommen richtig. Sei doch vernünftig, Hillary. Ach, vernünftig. Es gefällt mir nun mal nicht, hier untätig rumzuliegen, während in der Firma wahrscheinlich alles drunter und drüber geht. Ich bin ja schließlich auch noch da. Na sicher, Mike. Aber ich verstehe nun mal mehr vom Geschäft als du. Hast du Angst, die Firma geht bankrott, wenn du nicht da bist? Nicht, wenn du mir jeden Abend die Unterlagen bringst, damit ich sie durcharbeiten kann. Dr. Gordon hat... Zum Teufel mit Dr. Gordon. Hillary, wäre es nicht besser, du würdest mal für ein paar Wochen nicht an die Firma denken? Überlass mir die Arbeit. Das tue ich doch. Dann müsste ich auch Bankvollmacht haben. Ich denke, es wird mich nicht allzu sehr anstrengen, Zahlungsanweisungen und Schecks auszustellen. Das kann ich sogar im Liegen erledigen. Wenn du mir jetzt bitte die Unterlagen geben würdest. Ja? Hallo, Mike. Ich muss dich sehen. Es ging ja schneller, als ich dachte. Kein Grund zum Jubeln. Du hast das Geld noch nicht? Nein. Warum willst du mich dann sehen? Ich muss mit dir sprechen, unbedingt. Jetzt ist es 8:30. Kannst du in einer halben Stunde in meinem Büro sein? Ja, aber... Geh durch die Tiefgarage, ich lasse die Tür offen. Ich habe versucht, was ich konnte, Ron, aber es ist zwecklos. Wenn es um Geld geht, ist Hillary stur wie ein Maulesel. Du solltest das Geld ja auch nicht innerhalb von 2 Tagen geschaffen. Ich habe dir eine Woche Zeit gegeben. Du verstehst nicht, Ron. Die Zeit spielt überhaupt keine Rolle. Solange Hillary die Bankvollmacht hat, komme ich nicht an das Geld ran. Auch in 5 Wochen nicht. Warum erzählst du mir das erst heute? Das wusstest du doch schon vor 2 Tagen. Ich dachte, ihre Krankheit wäre eine Chance für mich, endlich an die verdammte Bankvollmacht ranzukommen. Deine Frau ist krank? Der Arzt hat vor ein paar Tagen einen Herzfehler bei ihr festgestellt. Schlimm? Solange sie sich schont und regelmäßig ihre Medikamente einnimmt, kann sie 90 Jahre alt werden. Und genauso lang wird sie wie ein Granitblock auf ihrem Geld sitzen, wenn nicht... Ja? Der Arzt hat mich nur vor etwas gewarnt. Keine Aufregung. Kein plötzlicher Schreck. Das könnte zu einem tödlichen Herzschlag führen. Was willst du damit sagen? Ich bin Hillarys alleiniger Erbe. Aber solange sie lebt, kann ich dir die 25.000 Pfund nicht geben. Ich denke nicht daran, darauf zu warten, bis deine Frau vielleicht eines Tages an einem Herzschlag stirbt. Wir haben 5 Tage Zeit. Wir? Du spielst in meinem Plan die wichtigste Rolle. Du hast also schon einen Plan. Oder besser gesagt, schon wieder einen. Inspektor Jefferson hat mich drauf gebracht. Er war gestern Abend bei mir. Du hast ihm doch nichts erzählt. Bin ich verrückt? Was wollte er? Er hatte da so eine Vermutung. Wir werden dafür sorgen, dass sie Wirklichkeit wird. Mike? Du bist noch auf, Liebling? Warum kommst du so spät? Du wusstest doch, dass ich noch zu arbeiten hatte. Ich habe doch angerufen. Das war vor 2 Stunden. Entschuldige, aber ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Mike? Was ist denn? Geht es dir nicht gut, Liebling? Du bist so blass? Komm, setz dich hier in den Sessel. Ich hol dir eine Decke. Mike! Ich hatte eben einen merkwürdigen Anruf. Vielleicht solltest du dich lieber hinlegen. Du hörst mir ja gar nicht zu. Doch, einen Anruf, sagtest du. Wer war's denn? Ron Parson. Du weißt doch, wer Ron Parson ist. Und der hat dich angerufen? Ja. Ja. Sag mal, Liebling, hattest du schon geschlafen, als der Anruf kam? Ich weiß, warum du das fragst. Du glaubst, ich hätte wieder einen meiner Albträume gehabt. Aber das stimmt nicht. Ich hatte noch nicht geschlafen. Ich glaube dir, Hillary. Aber du darfst dich nicht so aufregen. Es war schrecklich, Mike. Er hat so entsetzliche Dinge gesagt. Was hat er denn gesagt? Er hat gefragt, ob ich allein im Haus wäre und dass er mich umbringen würde. Mein Gott. Aber weißt du, was ich glaube, Mike? Es war gar nicht Ron Parson, der mich angerufen hat, sondern irgendein Verrückter, der mich erschrecken wollte. Wieso glaubst du das? Ron Parson sitzt doch im Zuchthaus. Wie kann er mich da anrufen? Irgendein Wahnsinniger hat sich für Ron Parson ausgegeben. Ich muss dir etwas sagen, Hillary. Ja? Aber du darfst dich nicht aufregen. Inspektor Jefferson war vor ein paar Tagen hier. Was wollte er? Er hat mir erzählt, dass Ron Parson aus dem Zuchthaus ausgebrochen ist. Also kein Verrückter. Nein. Warum hast du mir denn nichts davon gesagt? Ich wollte dich nicht unnötig beunruhigen. Inspektor Jefferson wusste ja nicht, was Ron Parson vorhatte. Er wollte mich nur warnen, weil es manchmal vorkommt, dass sich jemand an der Person rächt, die ihn durch eine Zeugenaussage ins Gefängnis gebracht hat. Ja, das hat er gesagt. Sie haben mich ins Zuchthaus gebracht und dafür werden Sie büßen. Wen rufst du an? Ja, Inspektor Jefferson. Hallo? Inspektor Jefferson, bitte. Ja, es ist dringend. Sagen Sie, Mike Baxter möchte ihn sprechen. Ja, guten Abend, Inspektor. Sie hatten recht mit Ihrer Vermutung. Ron Parson hat vor... wann hat er genau angerufen, Hillary? Vor einer Viertelstunde etwa. Vor einer Viertelstunde hat er meine Frau angerufen und gedroht, sie umzubringen. Ja, das fürchte ich auch, Inspektor. Wenn, dann wird er es heute Nacht versuchen. Sie müssten also... Bitte? Ja. Ja. Ja, und ich kann mich darauf verlassen. Ja. Vielen Dank, Inspektor. Was hat er gesagt, Mike? Er versucht, so schnell wie möglich herzukommen. Gott sei Dank. Er bringt seine Leute mit. Sie werden um das Haus herum auf der Straße und im Garten Posten beziehen. Natürlich wird diese Polizeiaktion ganz unauffällig vor sich gehen, verstehst du? Sie wollen Ron Parson eine Falle stellen. Wir werden also weder Inspektor Jefferson noch einen seiner Leute sehen. Wir wissen nur, dass sie das Haus keine Sekunde aus den Augen lassen. Du brauchst also keine Angst zu haben. Ich habe Angst. Pass auf, ich hole dir jetzt ein Beruhigungsmittel, dann geht es dir gleich besser, ja? Mike! Was ist denn, Liebling? Da ist jemand im Garten. Hörst du denn nichts? Das ist doch nur die Terrassentür. Es ist windig draußen, da klappert sie ja nichts. Dann schließ sie doch zu! Das geht nicht, das Schloss ist nicht in Ordnung. Ich habe es heute Morgen schon bemerkt, aber vergessen, einen Handwerker zu bestellen. Ich werde es gleich morgen früh tun. Mike! Da ist jemand auf der Terrasse. Es ist die Tür. Nein! Ich höre Schritte. Du täuschst dich, Liebling. Deine Nerven sind ein bisschen überspannt. Ich hole dir jetzt eine Tabletten. Mike! Aber Liebling, was ist denn? Es ist jemand auf der Terrasse draußen. Hillary. Du glaubst, ich bilde mir das alles nur ein. Ich sei hysterisch oder nervös. Oder verrückt. Aber das stimmt nicht. Ich habe Schritte gehört. Ich werde rausgehen und nachsehen. Nein, Mike, bitte. Es kann doch nur Inspektor Jefferson oder einer seiner Leute sein, die du gehört hast. Meinst du? Aber sicher. Und damit du beruhigt bist, werde ich jetzt nachsehen. Mike? Bist du es, Mike? Inspektor Jefferson? Mike? Mrs. Scott? Unpassend. Sie wissen, warum ich gekommen bin, Mrs. Scott? Sagen Sie mir die Wahrheit, Dr. Gordon. Hätte man Sie noch retten können, wenn ich früher nach Hause gekommen wäre durch Spritzen oder Herzmassage? Nein, Mr. Baxter. Der Herzschlag Ihrer Frau hat unmittelbar zum Tode geführt. Auch wenn Sie dabei gewesen wären, hätten Sie nichts tun können. Hat Ihre Frau eigentlich regelmäßig die Medikamente eingenommen, die ich ihr verschrieben hatte? Ja, soviel ich weiß, ja. Gab es irgendetwas, was Sie beunruhigt oder aufgeregt hat? Hätte ich Sie doch nicht allein gelassen. Gerade heute Abend ging es ihr viel besser als sonst. Deswegen hatte ich auch keine Bedenken, nochmal in mein Büro rüberzugehen. Als ich dann zurückkam, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie lag in so einer eigenartigen Haltung im Sessel. Es ist fast unmöglich, bei Herzkranken die richtige Diagnose zu stellen. Die einen werden 90 Jahre alt, die anderen... Ja Gott, das ist ja nicht auszuhalten, diese verdammte Tür. Entschuldigen Sie, Dr. Gordon, ich bin etwas nervös. Das ist doch verständlich. Hier ist der Totenschein, Mr. Baxter. Tod durch Herzschlag. Mein aufrichtiges Beileid, Mr. Baxter. Danke, Dr. Lancaster. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Ich nehme an, Sie wissen, dass Ihre Frau keine Verwandten hatte. Das ist mir bekannt. Somit sind Sie Ihr Alleinerbe. Das besagt auch das Testament Ihrer Frau. Maidenhead, den 16. August 1974. Im Falle meines Todes verfüge ich, meinen Mann Michael Baxter als Universalerben einzusetzen. Hillary Baxter. Darf ich rauchen? Ja, aber selbstverständlich. Nun, Mr. Baxter, ich denke, Sie wissen, dass Sie mit dem Erbe auch alle Verpflichtungen übernehmen müssen. Sie meinen die Erbschaftssteuer? Daran hatte ich eigentlich nicht gedacht. Ich bin ja nicht nur der Testamentsvollstrecker, sondern ich war auch der Anwalt Ihrer Frau. Ich weiß also über die Verbindlichkeiten der Firma Bescheid. Die Gläubiger werden sich jetzt an Sie wenden. Gläubiger? Heißt das, meine Frau hatte Schulden? Ich dachte, Sie wüssten davon. Nein, Dr. Lancaster. Der Finanzverwalter der Firma war meine Frau. Dann wissen Sie auch nicht, wie hoch sich die Verbindlichkeiten belaufen? Oh, keine Ahnung. Ein paar unbezahlte Rechnungen, nehme ich an. Natürlich werde ich dafür aufkommen, bei dem Vermögen meiner Frau. Es gibt kein Vermögen, Mr. Baxter. Und es handelt sich auch nicht um ein paar unbezahlte Rechnungen. Die Fabrik steht kurz vor dem Bankrott. Was sagen Sie da? Aber das ist doch nicht möglich. Leider ist es aber so. Die Umsätze im letzten Jahr... Ja, ich weiß, sie sind zurückgegangen. Beträchtlich zurückgegangen. Aber meine Frau hatte doch genug Privatvermögen, um diese Verluste aufzufangen. Sie machen sich da falsche Illusionen, Mr. Baxter. Schon vor dem Geschäftsrückgang hatte Ihre Frau durch Fehlinvestitionen eine Menge Geld verloren. Ich meine die neuen Maschinen, die nicht den erhofften Gewinn brachten. Ihre Frau musste schließlich Bankkredite aufnehmen, limitierte Bankkredite, die jetzt gekündigt wurden. Mein Gott. Jetzt begreife ich endlich. Thank you. Hallo? Mike, weißt du, wie spät es ist? Kurz nach 7. Seit einer Stunde versuche ich ununterbrochen, dich zu erreichen. Wir hatten doch verabredet, dass ich dich anrufe, sobald die Banken geschlossen sind. Wo warst du? Zu Hause. Sag das nochmal. Ich war zu Hause. Warum bist du dann nicht ans Telefon gegangen? Ich hatte zu tun. Sag mal, ist jemand bei dir? Du redest so merkwürdig. Ich kann ja später nochmal anrufen. Es ist keiner hier. Später wirst du mich nicht mehr erreichen. Ich verreise nämlich. Bleibt vorher noch eine Kleinigkeit zu regeln. Die Kleinigkeit von 25.000 Pfund. In einer halben Stunde bin ich bei dir. Ich werde dich nicht lange aufhalten. Den einzigen, den du dann hier antreffen wirst, wird der Gerichtsvollzieher sein. Was soll das heißen? Ich war gestern beim Anwalt. Es war alles umsonst, Ron. Hat dich deine Frau enterbt? Nein. Hillary hat mich großzügig als Universalerben eingesetzt. Nur musste ich leider auf das Erbe verzichten. Warum? Gab es irgendeine Klausel im Testament? Nein, keine Klausel. Aber auch kein Geld. Hillary hat nichts als Schulden hinterlassen. Das ist doch nicht möglich. Tja, genau das habe ich auch gesagt. Es ist aber so, Ron. Und du hast nichts davon gewusst? Nein. Ich glaube dir kein Wort. Aber es ist die Wahrheit. Deine Frau war reich. Und sie wird dir genug hinterlassen haben. Du willst mich nur um meinen Anteil bringen. Deshalb diese fantastische Geschichte. Hör zu, Ron. Ich habe genau 1.000 Pfund. Mehr hatte ich nicht auf meinem Konto. Die Hälfte davon kannst du haben. 500 brauche ich selber. Ich haue ab aus der Stadt. Ich fange irgendwo wieder neu an. Die anderen 500 Pfund lege ich in einen Umschlag unter die Fußmatte. Wenn du sie dir holst, dann werde ich schon weg sein. Du entkommst mir nicht, Mike. Und wenn ich jeden verdammten Winkel der Welt nach dir absuchen muss. Von heute an wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Und wenn ich dich gefunden habe, und ich werde dich finden, verlass dich drauf, bring ich dich um. Und jetzt, renn um dein Leben. Renn um dein Leben von Anke Beckert. Mit Margot Leonhardt, Hans-Jörg Felmy, Klaus Löwitsch, Richard Laufen, Michael Kramer, Mogens von Gado und Franz Rudnick. Komposition Frank Duval. Regie Heinz-Günther Stamm. Produktion Bayerischer Rundfunk 1975.